Du sagtest einfach Hello. Einfach Hello. Im Zug nach nirgendwo. Ti amo. Die Liebe ist wie ein neues Leben. Nur die Liebe lässt uns leben. Wie die Sonne in der Nacht. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Haben wir immer aufgelegt. Marmor, Stein und Eisen bricht. Liebeskummer lohnt sich nicht. Tanzt denn atemlos durch die Nacht und haben nie Nein gesagt. Du sagtest einfach Hello. Liebe lebt, er wird sofort verstehen. Gefühle haben keine Schweigepflicht. Denn Hasser, Tränen lügen nicht. Manchmal möchte ich schon mit dir, denn du gehörst zu mir. Ganz in Weiß mit Rosen aus Athen. Wir wollen niemals auseinandergehen. Du sagtest einfach Hello. Nach nirgendwo. Du schenktest mir dein Herz jenseits von Eden, einfach so. Du sagtest einfach Hello.